Hello, our friends. Hallo, Freunde. I hope you're all having an amazing day. Ich hoffe, ihr habt alle einen herrlichen Tag. So, Paul continues to say. Paulus fährt also fort. May God, our true Father, release upon your lives the riches of his kind favor and heavenly peace through the Lord Jesus, the Anointed One. Möge Gott, unser wahrer Vater, den Reichtum seiner Gunst und seines himmlischen Friedens durch den Herrn Jesus, den Gesalbten, auf euer Leben ausgießen. I don't like that. Das mag ich nicht. I actually really, really don't like that how it's expressed in the Passion. Ich mag ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie es in der Passion ausgedrückt wird. Because this is actually not in the original Greek. Denn so steht es nicht im Originalgriechischen. You guys know how much I love the Passion translation, but here I don't like it. Du weißt, wie sehr ich die Passion-Übersetzung mag, aber hier mag ich sie nicht. Look. He is saying that God the Father is supposed to do something. Hier wird gesagt, dass Gott der Vater etwas tun soll. May God, our true Father, release upon your lives the riches of his kind favor, which of course is grace. Möge Gott, unser wahrer Vater, über euer Leben den Reichtum seiner Gunst ausgießen, was natürlich Gnade ist. And heavenly peace through the Lord Jesus, the Anointed One. Und seinen himmlischen Frieden durch den Herrn Jesus, den Gesalbten. But if you look in the original Greek, it doesn't say that God is supposed to do something. Doch wenn du im griechischen Urtext schaust, steht da nicht, dass Gott etwas tun soll. But here it's expressed like God still has to do something for his children. Aber hier wird es so ausgedrückt, als müsste Gott noch etwas für seine Kinder tun. The grace of God, which is his favor, it's one of the aspects, and the heavenly peace has been anointed, has been released to us. Die Gnade Gottes, wovon Gunst ein Aspekt ist, und der himmlische Frieden wurden uns schon geschenkt. So unfortunately the Passion doesn't put that well. Leider übersetzt die Passion das nicht gut. What actually is expressed here from Paul, and we see this in the original language too. Was hier tatsächlich von Paulus ausgedrückt wird und wie es auch im Urtext steht, he's making a declaration. Ist eine Deklaration. He is saying according to the original language that grace and peace is yours. Laut Urtext sagt er, Gnade und Frieden gehören euch. From God our Father, and of course through the Lord Jesus Christ. Von Gott dem Vater und natürlich durch den Herrn Jesus Christus. So I found in the original Greek that there's not even a hint that Paul is praying for God to do that. Ich fand im griechischen Text nicht mal einen Hinweis darauf, dass Paulus betet, dass Gott das tut. It's a declaration that the early Christians used to make upon one another. They always declared grace and peace. Es ist ein Bekenntnis, das die ersten Christen übereinander aussprachen. Sie deklarierten immer Gnade und Frieden. You know, I think there is a huge difference, although some people think, I'm just too picky. Ich glaube, da ist ein großer Unterschied, auch wenn manche sagen, dass ich kleinlich bin. But I'm telling you why I believe it's a huge difference. Aber ich sage dir, warum ich glaube, dass es ein großer Unterschied ist. Because if I have the true belief that God still needs to do something for me to have something, denn wenn ich wirklich glaube, dass Gott immer noch etwas tun muss, damit ich es habe, how am I ever gonna have it? Wie werde ich es denn je haben? So what happens when people don't constantly pray to God or declare this over me? Also was passiert, wenn Leute immer beten oder über mich aussprechen? May God release more peace. May God release more grace. Möge Gott mehr Gnade ausgießen. Möge Gott mehr Frieden geben. No, no, no, no. The grace and the peace has been released over me through Jesus Christ. I need to learn to live in it. Nein, nein, nein, nein, nein. Die Gnade und der Frieden wurde mir durch Jesus Christus gegeben. Ich muss lernen, darin zu leben. So what I understand in this passage, which of course Paul uses over and over again. Ich verstehe diesen Abschnitt, den Paulus immer und immer wieder verwendet. Grace and peace be with you. Gnade und Friede sind mit dir. He's simply declaring something that happened, and through Jesus Christ, grace and peace has been given to me, so live in it. Er deklariert einfach, was geschah. Durch Jesus Christus wurde uns Gnade und Friede geschenkt, also lebt darin. You know, we need to be constantly reminded that we have been blessed, that we have been given grace, that we have been given peace. Wir müssen ständig daran erinnert werden, dass wir gesegnet wurden, dass uns Gnade gegeben wurde und Frieden. I will never, never, never forget this incredible thing that happened to me. Ich werde niemals etwas Wunderbares vergessen, was mir passierte. Many, many years ago. Vor vielen, vielen Jahren. I used to live in America. Lebte ich in Amerika. And in English you have a habit. It's part of the custom of everybody who speaks English, at least America and England. Dort sagt man aufgrund der englischen Sprachtradition aus Gewohnheit eine Redensart. When anybody sneezes, you always say automatically, God bless you. Immer wenn jemand niest, sagt man wörtlich, Gott segne dich. Entspricht unserem Gesundheit. That's if you don't say this, you're kind of rude. Wenn du das nicht sagst, bist du unhöflich. But once I began to understand the new covenant and that we already have been blessed, I couldn't say this anymore to people. Doch als ich den neuen Bund verstand und dass wir bereits gesegnet sind, konnte ich das nicht mehr zu Leuten sagen. I felt like a hypocrite. Ich fühlte mich wie ein Heuchler. I teach and believe with all of my heart that we've been blessed with every blessing and I'm asking God to bless people again. Ich lehre und glaube von ganzem Herzen, dass wir mit jedem geistlichen Segen gesegnet sind und dann bitte ich Gott wieder. So I was preaching in a church in Virginia. Ich predigte also in einer Gemeinde in Virginia. And an elderly lady was sitting very close to me. Und eine ältere Dame saß ganz in meiner Nähe. And in the middle of my preaching, she sneezed. Und mitten in meiner Predigt nieste sie. So I stopped preaching and I looked at her and I said, you are blessed. Ich hörte also auf zu predigen, wandte mich ihr zu und sagte, du bist gesegnet. Do you know what happened? Weißt du, was passierte? She was almost crippled with arthritis in both of her knees. Sie war fast verkrüppelt wegen Arthritis in beiden Knien. And she really wanted to hear me preach that night, but she could not get out of bed to go to the meeting. Und sie wollte mich an dem Abend unbedingt predigen hören, aber sie kam nicht aus dem Bett, um zur Veranstaltung zu kommen. But some friends carried her. There. Aber einige Freunde brachten sie her. I didn't know that because she was sitting in a chair. Ich wusste davon nichts, denn sie saß auf einem Stuhl. The moment when she sneezed and I said, you are blessed, the power of God went through her knees and she was completely healed. Im Moment, in dem sie nieste und ich sagte, du bist gesegnet, floss die Kraft Gottes durch ihre Knie und sie war völlig geheilt. So look, schau. We should use these expressions, you know, the riches of his kind favor and the heavenly peace. Wir sollten diese Ausdrücke nutzen. Der Reichtum seiner Gunst und himmlische Frieden. But we should not ask God to do it. We should declare it over one another. Aber wir sollten nicht Gott bitten, sondern sie übereinander deklarieren und bekennen. Hey, good morning, so and so. Hey, guten Morgen, so and so. Hey, remember, live in the riches of his kind favor and in the heavenly peace that you have through Jesus Christ. Denk daran, lebe im Reichtum seiner Gunst und im himmlischen Frieden, die du durch Jesus Christus hast. We have to remind ourselves that we have what we have and we need to live by it. Wir müssen uns an das erinnern, was wir haben und wir müssen danach leben. See you tomorrow. Bis morgen.